Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die fantastisch glorreiche, wunderbare Spielereihe Mafia. Kurz und knapp Mafia. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Don Corleone eingeladen. Hey Corley, wie geht's dir? Hey, schön wär's. Nein, es ist wie immer der Markus. Hey Markus. Hey. Ach, was war dein erstes Mafia und wie bist du zu Mafia gekommen? Ich glaube, die Frage, da werden sich die meisten schon denken, die Antwort kenne ich durch dich. Und was war mein erstes? Ich möchte es folgendermaßen sagen. Komm schon, Vito, mach schon, Vito. Der zweite Teil. Und ich fand ihn grandios damals. Ich habe vor kurzem den zweiten nochmal gespielt, aber dazu kommen wir noch. Wie fandest du den zweiten da? Also du fandest ihn gut, hast du gesagt. Ich fand ihn großartig damals. Er hat mich dazu bewogen, dass ich den dritten sofort spielen wollte, als er rauskam. Ja, zu Mafia 3 kommen wir auch gleich. Wer Mafia nicht kennt, Mafia ist eine großartige Spieleserie, die ursprünglich aus dem Jahre 2002 entstand. Und zwar von Illusion Softworks und kam damals raus. Ich war tierisch gehypt auf das Spiel, weil ich bin ein großer Fan von Mafia-Filmen wie Goodfellas, Der Pate und so weiter. Da bin ich ein tierischer, riesengroßer Fan von. Und dann hieß es so, hey, da kann man man spielt sozusagen einen Anfangsmafiosi, wie er anfängt und wie er dann aufsteigt und sozusagen der Aufstieg und der Fall sozusagen von einem Mafiosi. Richtig cool gemacht. Habe ich damals nicht so leicht in die Finger gekriegt. Witzigerweise habe ich das Spiel dann gespielt. Ein paar Jahre später, ich glaube 2004 oder so, oder 2006, je nachdem, als meine Bibliothek dieses Spiel zum Ausleihen da hatte. Die 3-Disc-Version von Mafia 1. Den ersten hast du nicht gespielt, hast du gesagt, oder? Nein, tatsächlich gar nicht. Aber ich habe dir vor kurzem dabei zugeschaut. Ja, ich habe das Remake gespielt damals noch, ja. Also das Spiel versetzt einen noch eine fiktive Stadt namens Lost Haven, schön übersetzt mit verlorener Himmel. Und man ist der Tommy Angelo und man sitzt in einem Restaurant und da kommt so ein Typ von der Zeitung und der redet halt mit einem und dann erzählt er halt Tommy die Geschichte, wie er halt zum Mafiosi geworden ist. Bei mir war das Lustige damals der erste Teil. Es gab so eine Art Radar, was so den so eine Art den Straßenverkehr angezeigt hat. Eigentlich kann man sagen, Mafia ist ein GTA-Klon, ein absoluter GTA-Klon, nur mit einer viel interessanten, was mehr aber auf Story geht, als auf Nebensächlichkeit. Du hast zwar eine offene, relativ offene Welt, nur du kannst in der Welt nichts machen, außer durch die Gegend fahren mit den 30er-Jahre-Taxis. Spielt ja in den 30ern das Spiel. Und spielt halt, also es ist halt nach, es ist so eine Art New York-Stadt und dort kommt man halt als Taxifahrer fängt man an und treffen zwei Mafiosis, kommen auf einen zu mit einer glorreich, sehr, sehr guten, wunderbaren deutschen Sprachausgabe, im Original zumindest. Im Original ist die deutsche Sprachausgabe fantastisch gemacht, richtig gut. Die haben einen Haufen Profisprecher eingeladen, zum Beispiel dein bester Freund im Spiel heißt Paulie. Im Original hatte die deutsche Stimme von Joe Pesci. Der sieht auch ein bisschen so aus. Also ist richtig gut gemacht, sehr gut synchronisiert. Und es ist schon ein schweres Game gewesen damals. Ich habe damals eine sehr lange Zeit gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Weil es hatte nicht das übliche, hey, du bist angeschossen, dreh dich einfach mal ganz kurz. Ja, du brauchtest Heilpacks, also Healpacks tatsächlich. Oder irgendwelche Verbandskästen, die rumlagen, die musstest du benutzen. Das Fahren mit diesen Autos war auch ziemlich scheiße, weil die haben sich gesteuert wie ein Stück Seife am Boden. Und du durftest nicht weiter schneller als über 40 fahren, weil wenn du schneller gefahren bist, kam die Polizei und hat dir ein Ticket verpasst. Was ich aber schon mal sehr cool finde. Ja. Das war eigentlich ziemlich geil. Wenn du über Rot gefahren bist und die Bullen haben dich gesehen oder wenn du zu schnell gefahren bist, musstest du anhalten. Die haben es hinterher gefahren, hast du angehalten, bist ausgestiegen, hast das Ticket bezahlt und konntest einsteigen und weiterfahren. Also wenn ich jetzt mal an Spiele zum selben Zeitpunkt denke, die ähnlich gestrickt sind, da hat es nie eine Rolle gespielt, ob du dich an die Verkehrsordnung hältst oder nicht. Ja, das stimmt. Das hat es tatsächlich nicht. Das fand ich tatsächlich sehr charmant, finde ich das, wenn ich das so höre. Es war in dem Sinne sehr charmant, ja. Es hatte ein paar ziemlich coole Missionen, wie zum Beispiel nimm einen Baseballschläger und klopp irgendwas kaputt, bis hin zu sprenge ein scheiß Hotel in die Luft. Es war sehr actionlastig, das Kampfsystem. Es ist ein Shooter und du hältst nicht sonderlich viel aus, weil die Kugeln treffen schon ordentlich und die machen auch ordentlich Schaden. Also ich habe schon manche Missionen echt bestehen müssen mit gerade mal so, ich glaube, 5 Health oder so mit von 100. Das war echt knapp an manchen Stellen. Aber es war gut, es hat echt Spaß gemacht. Es hatte eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich kann dir wirklich jedem empfehlen, sich dieses Spiel auf jeden Fall mal anzusehen. Spielen kann man es noch. Man kann es sich auf GOG kaufen oder Good Old Games für ein paar Euro, wenn es mal im Sale ist. Kann man sich's mal angucken, aber ansonsten würde ich euch sagen, schaut euch ein Video drüber an. Das Spiel ist so alt. Es ist auch nicht gut gealtert. Ich habe es mir auch mal angeguckt. Echt nicht gut gealtert. Ich habe übrigens die PlayStation 2 Version hier von diesem Spiel. Die ist grauenhaft. Die Sichtweite ist unter Null. Mich hätte jetzt also eher die Steuerung davon interessiert. Die Steuerung ist noch schlimmer. Die Steuerung ist schlimm, vor allem vom Schießen ist die Steuerung grauenhaft. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Das ist echt furchtbar gewesen, das Ding auf der PlayStation 2. Und du hast drei Abschnitte in der Stadt, die du durchfahren kannst. Und nach jedem Abschnitt hast du ein Ladescreen von ca. einer halben Minute. Es ist echt, echt übel gewesen, das Ding auf der PlayStation 2. Aber ich besitze es. Why the fuck not? es gab das Problem an dieser offenen Welt, fand ich, es gab nichts zu tun. Du konntest keine Straßen anmachen, nicht Poker spielen gehen oder sonst irgend so ein Blödsinn, sondern du hattest einfach nur diese Welt. Und die Geschichte. Und das war's. Du konntest noch Taxi fahren, glaube ich, ein bisschen. Das war's dann aber auch. Mehr konntest du nicht tun. Und es war ein bisschen schade, dass die Welt so relativ leer war im Prinzip. Du hast zwar NPCs gehabt, die durch die Gegend gelaufen sind, aber es war halt so relativ so leer. Es ist ein bisschen komisch gewesen. Aber dennoch, das Spiel war absolut großartig. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, dieses Ding. Bis heute finde ich immer noch super gemacht. Wie gesagt, die Sprecher waren super, die Geschichte ist super. Und ja, das Spiel hatte auch richtig krassen Erfolg. Es gab auch, in der deutschen Version konntest du übrigens, das war das so bescheuert, du konntest keine Passanten erschießen, auch wenn du außen in die Menge gefeuert hast. Nicht mal, wenn du sie versucht hast, mit dem Auto umzufahren, hat das funktioniert. Das gibt's doch heutzutage auch noch in Spielen. Autofahrer, die konntest du abknallen und dann aus dem Auto ziehen und einsteigen. Aber nur solange sie im Auto sitzen. Nur so lange im Auto sitzen. Und Blut gab es natürlich wie immer auch kein, weil Blut ist ja böse, ne? Darf man ja nicht zeigen, es ist so bescheuert einfach nur. Menschen bluten und auch nicht, Stefan. Nee, stimmt, Menschen bluten nicht. Menschen, die verpufft's nur und die setzen sich wie bei Half-Life auf den Boden und schütteln mit dem Kopf. Genau. Oder es läuft Öl raus oder so. Ja. Oh Gott, ja, furchtbar. Es gibt eine sehr, sehr berühmte Szene in diesem Spiel, das ist das Autorennen. Das ist die grauenvollste, beschissenste Mission in komplett Mafia. Damals gab es die Möglichkeit, wenn du an einer bestimmten Stelle langgefahren bist, du konntest einen Bug ausnutzen, konntest du das Rennen im Prinzip überspringen, weil sobald du an eine bestimmte Stelle gefahren bist, bist du automatisch der erste Platz gewesen. Du hast sozusagen die Hälfte des Rennens übersprungen. Das haben die gefixt in der DVD-Version damals. Das heißt, du warst gezwungen, diese scheiß Rennen mit so einer uralten Seifenkiste zu gewinnen. Und das ist die schwerste Mission in komplett Mafia. Oh, war das furchtbar. Ja, ich erinnere mich, als ich dir da zugeguckt habe im Stream. Das war das Remake, da war es nicht so schlimm. Ja, aber da hast du erzählt, wie es damals war und du hast dich gewundert, boah, das war ja voll leicht. Ja, ich hab mich gewundert, so, wow, das ist ja scheiß einfach gewesen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Die Musik ist auch sehr interessant gewesen. Es hatte sehr klassischen Jazz, so typische 30er-Jahre-Musik. War auch sehr gut gemacht, hat auch einen Haufen Spaß gemacht. Also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Wenn ihr spielen wollt, empfehle ich euch das Remake von Mafia 1, was es in der Collection mit Teil 2 und Teil 3 gibt. Spielt um Himmels Willen das Remake von Mafia 1. Das ist großartig gemacht. Sehr Hollywood-mäßig, sehr neu inszeniert, sehr gut inszeniert. Spielt auf gar keinen Fall die deutsche Sprachausgabe, weil der Hauptcharakter hat eine gute Stimme. Nur Pauli hat den komischen Sprecher bekommen, der die ganze Zeit brüllt bei jedem Satz, den er redet. Und das klingt fürchterlich. Das klingt ungefähr so, als ob ich normal mit dir reden würde, Markus. Hey, ist das nicht toll? Oh Mann. Also, da haben sie sich echt einen Schnitzer geleistet. Aber das Spiel ist dennoch ein sehr, sehr gutes Game. Vor allem das Remake. Was spielerisch angeht, was Inszenierung angeht, spielt das Remake. Es ist, lohnt sich auf jeden Fall. 8 Jahre später bekamen wir dann endlich Mafia 2. Und ich habe, wie vorhin erwähnt, Mafia 2 nochmal nachgeholt. Dieses Mal ist es von 2K Games gewesen. Und, also von den 2K Studios. Und, ja, ich hatte es besser in Erinnerung. Ich hatte Mafia 2 um einiges besser in Erinnerung. Ja, meine Erinnerung an Mafia 2 hast du auch so ein bisschen zerstört. Mit den Remakes, die du nachgeholt hast. Es ist so, erstmal habe ich die Definitive Edition gespielt. Wenn ihr Lust habt, Mafia 2 zu spielen, empfehle ich euch, um Himmels Willen, nicht die Definitive Edition. Sondern, wenn ihr nur eine Konsole habt und noch eine PS3 daheim rumliegen habt oder eine 360, holt euch die Version. Oder auf Good Old Games die originale Mafia 2 Version. Weil die Definitive Edition ist eine absolute Katastrophe. Das Ding ist verseucht mit Bugs. Heute noch, das Ding wird auch nicht mehr gepatcht. Das Ding ist absolut verseucht mit Bugs. Ich hatte Gruselgesichter, wo die kompletten Gesichter verzerrt waren. Hüte, die in den Köpfen steckten. Autos, die sich durch die Luft katapultiert haben. Alter Schwede, what the fuck? Also das war richtig mies. Also es war richtig mies gemacht, das Remaster in dem Sinne. Vor allem, es ist hässlicher als der zweite Teil, weil die haben den Bloom-Effekt so weit hochgeschraubt, dass ich den Kontrast runterstellen musste. Ich habe nichts mehr gesehen. Es war zu hell. War fürchterlich. Im zweiten Teil spielt man Vito Scaletta, der vorher in der US Army war und dann sozusagen durch krumme Geschäfte dann in die Mafia reingeht, um das mal ganz kurz anzureißen. Man möchte ja nicht alles spoilern. Und irgendwie kam mir dann der zweite Teil nicht mehr so gut vor, als ich ihn nochmal gespielt habe. Hast du ihn nur ein einziges Mal gespielt oder mehrmals? Nein, ich habe ihn zweimal gespielt. Zweimal hast du ihn gespielt, okay. Aber recht nah nacheinander. Also ich habe ihn den zweiten einmal gespielt und dann, bevor ich den dritten angefangen habe, dachte ich mir, ich brauche bestimmt die Story aus dem zweiten nochmal vollständig im Kopf und habe ihn nochmal gespielt. Ja, und das zweite Mal war schon gedämpfter. Und ich habe dann den zweiten vor ein paar Wochen habe ich ihn nochmal gespielt, weil ich dachte, komm, für 10 Euro holen wir uns mal die Defended für die Konsole, fuck, jetzt spielen wir es halt einfach nochmal durch. Ja, der zweite Teil ist echt nicht mehr gut. Die Story ist zwar eigentlich relativ gut geschrieben, aber es gibt sehr viele Story-Einschnitte, die urplötzlich keinen Sinn ergeben. Die Steuerung ist furchtbar. Ich hatte halt auch einen Haufen Bugs, wie zum Beispiel Musik, die sich immer wieder wiederholt hat. Auch wenn nach der Zwischensequenz aus irgendeinem Grund für 5 Minuten, ich weiß nicht warum. Es war kein gutes Game tatsächlich. Also ich hatte es echt besser in Erinnerung. Von der Story her, vom Gameplay her, vom Schießen her ist es eindeutig besser geworden. Auch vom Autofahren ist es besser geworden. Aber die Story ist so komisch, weil da gibt es so viele lose Enden. Das Ende ist eine Katastrophe. Ganz kurzer Spoiler, wegen dem Ende von Mafia 2. Das Spiel hört einfach auf. Ja. Das Spiel hört einfach auf. Ja, das ist so. Ich muss vielleicht so als Verteidigung sagen, damals, wenn du kein anderes Mafia kennst, war es für mich in Ordnung, weil es gibt auch Mafia-Filme, die genau so enden. Da habe ich es gar nicht hinterfragt, als Beispiel ich 3 Müller's und Crossing. 1 nicht kannte. Bestes Beispiel Müller's Crossing, by the way. Das ist... das Spiel war... Ich habe es halt damals, als ich schon durchgespielt habe, als es rauskam, habe ich es durchgespielt. Und dann hast du so dieses Ende so, es hört halt einfach auf, so die fahren weg. So, hä? Wieder kommt nichts mehr. Hä? Und dann hieß es, ja, wir bringen zum allerersten Mal Download-Content. Damals war das noch sehr, sehr neu mit diesem Download-Content. Und dann bekamen wir zwei Dinge, die es vorher nur auf Konsole gab. Das war Jimmy's Revenge und Jimmy's Abrechnung und Jimmy's Revenge, irgendwie sowas. Was kompletter Müll war, weil du bist durch diese Stadt gefahren, hast so absolut schwachsinnige, dumme Missionen von Cliparts angenommen und hast sie dann gemacht, was halt, die war richtig mies. Und dann hattest du Joe's Rache oder so ein Scheiß. Oder Joe's Adventure, ich hab keine Ahnung, wo du seinen besten Freund Joe gespielt hast, den ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Den Kerl, weil er ein absoluter Vollidiot ist. Du hast am Der Anfang von dem DLC hat ganz gut angefangen, du hast eine Story gehabt, weil das war zu einer Zeit, wo, Spoiler wieder, wo Vito an einer bestimmten Stelle wird dann in den Knast gepackt und du spielst halt als Joe und findest heraus, wer ihn verraten hat und dass er in den Knast kommt. Die Leute findest du, knallst sie ab und danach hast du dieselben beschissenen Missionen wie diesem komischen Jimmy Revenge DLC. Komplett losgelöst, nimmst du von irgendwelchen Cliparts, die in der Luft schweben, nimmst du das an. Das nimmt so die komplette Mafia-Ästhetik komplett raus. Das ist komplette Scheiße gewesen, die DLCs. Die gelten auch als eine der schlechtesten DLCs aller Zeiten, die Dinge. Absolut grauenhaft. Ja, das waren noch Zeiten, wo man sich gedacht hat, es setzt sich eh nicht durch. Ja, vermutlich. die deutsche Sprachausgabe ist sehr, sehr gut im zweiten Teil. Ist auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Auch wieder sehr gut umgesetzt. Du hattest bescheuerte Features wie Fahrzeugtanken, was du ein einziges Mal gemacht hast oder so. Oder essen gehen. Yay. Da gab es damals das Gerücht, ja, man muss essen gehen zu überleben. Das wurde aber dementiert. Es gab halt auch wieder relativ wenig zu tun. Sehr, sehr wenig zu tun eigentlich. Und du hast halt, naja, konntest Läden ausrauben. Yay. Und neue Autos kaufen. Who the fuck cares? Ich hab die Story gespielt. Fuck the shit. An einer bestimmten Stelle musstest du sehr viel Geld auftreiben, was ich dann eine Mission erledigt hatte, die du dann gemacht hast, die auch aus dem Nichts irgendwie alles kaputt gemacht hat, was ich Vito aufgebaut habe und mir auch gesagt so, hä? What? Es war einfach, ich weiß nicht, es war kein gutes Spiel für mich. Diesmal spielt das Spiel in Empire Bay. Ähnlich wie im Vorgänger, also Lost Haven ist eine amerikanische Großstadt, das ist halt so, kann man sagen, ich weiß nicht, auch wieder wie L.A. oder wie New York, irgendwie sowas halt mit großen Gebäuden. Aber du kannst auch in diesen Gebäuden nichts tun, du kannst fast keine Gebäude rein, du kannst nichts machen. Du bist hauptsächlich ja draußen unterwegs. Du bist hauptsächlich draußen unterwegs und fährst durch die Gegend, das ist halt, ne, das war relativ langweilig. Ja, aber damals war es gut. Also wie gesagt, damit es jetzt nicht so rüberkommt, als wäre es so totaler Abturner. Heutzutage vielleicht schon. Nicht. Aber damals, für mich war das ein grandioses Spiel. Die Story, cool. Witzige Dinge, die auch passieren, während du sinnlos durch die Stadt fährst. Nicht wie in manchen anderen Spielen, wo du denselben Song zum 10.000. Mal hörst. Dort hörst du einfach dieselben Sätze zum 10.000. Mal. Und die gehen von... Hey, das ist sehr innovativ, bis hin, wow, ich werde aggressiv. Und dann wieder, ja, jetzt langsam finde ich es lustig. Das Witzige war, es gab damals einen Trailer, ich erinnere mich an diesen fantastischen Trailer zu diesem Spiel. Der tauchte damals auf der Gamescom auf. Den habe ich mir so oft angeguckt, weil wir urplötzlich, wir haben drei Charaktere gesehen, die wir nicht kannten, ne? Wir hatten urplötzlich die deutsche Stimme von John Travolta, ne? Wir hatten die deutsche Stimme von Johnny Depp, wir hatten die deutsche Stimme von Sean Penn bzw. Brad Pitt auf einmal, die sich alle drei unterhalten haben, wie in einem richtig coolen Mafia-Film. Denkst du, wie geil. Und dann am Ende haben sie die komplette Synchronisation an ein anderes Studio gegeben, die komplett andere Leute gecastet haben, die auch einen guten Job gemacht haben, Aber der Trailer ist unterhaltsamer als komplett Mafia 2. Es gab so viele komische Missionen in diesem Ding. Die aber auch wieder reichten von... es waren auch ein paar gute Missionen dabei, wie zum Beispiel spreng so eine Konferenz von so Mafia-Leuten in die Luft. Oder mach eine bestimmte Szene, die mit Teil 1 von Mafia zusammenhängt, was auch sehr, sehr gut war, was ich hier nicht spoilern möchte. Was auch sehr, sehr gut war. Aber es ist halt so... Es war jetzt... Ich komme jetzt so rüber, als ob ich jetzt... Das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten war. Nee, das ist es nicht. Es war ja... Es ist irgendwie in meiner Erinnerung ist es besser gealtert, als es eigentlich gealtert ist, sagen wir es mal so. Ja. Es ist einfach meh, kann man sagen. Es ist meh. Ja, und im Vergleich zu den anderen Mafia-Spielen ist es halt dann eher der schwächste Titel. Ja, es ist tatsächlich der schwächste Titel. Es ist leider so. Da kannst du... Ich tue mir gerade tatsächlich einfach so schwer, negativ zu reden, weil es das erste Mafia-Spiel war für mich und es mir damals verdammt gut gefallen hat. Ja, bis auf manche Stellen, wie zum Beispiel, komm schon, Vito, geh in Deckung, Vito, schieß dir meine Oma, Vito. Das war wow, Vito, hast du das im Krieg gelernt? Wow, dich möchte ich nicht als Feind haben, Vito. Gut gemacht, Vito. Wow, Vito, du fährst wie meine Oma, Vito. Hey, hast du das gesehen? Die Ampel war rot. For fuck's sake, Joe, halt die Fresse. Mein Gott. Fand ich am Anfang sehr nervend, aber irgendwann hat es mich motiviert, einfach immer schneller zum Ziel zu kommen. Oder absichtlich meine Ampel umfahren oder gegen ein Auto fahren, damit er die Schnauze hält. Was ich rausgefunden habe, ist übrigens, wenn die dich jagen, die Bullen, und du fährst zur Mission, dann hören sie auf, dich zu jagen. Echt? Ja. Krass. Ich fahre so dahin und ich habe so keine Ahnung, wie viele Bullen hinter mir gab, weil ich keinen Bock hatte, scheiß Ticket zu zahlen. Fahr da durch und zack, Spiel geht weiter, Bullen weg, passt. Oh, es war so dumm. Also es war wirklich, es war ein okayes Game, was halt einfach für mich schlechter gealtert ist, als es hätte sein können, sein sollen oder so, keine Ahnung. Ja, dann 5 Jahre später, im Jahre 2016, kam dann Mafia 3, das das Spielkonzept komplett umgeschmissen hat. Eigentlich geht's ja nicht mehr in einem Mafiosi. Diesmal spielt man Lincoln. Wie heißt er? Lincoln Clay. Das Spiel spielt im Jahre 1968 in Louisiana, in den Vereinigten Staaten, im Mittelpunkt der Handlung. Steht der dominikanisch-italienisch stammende Lincoln Clay. Der kam aus ärmlichen Verhältnissen, kommt von der Armee nach Hause, macht halt das, was man nicht machen soll, fällt wieder in seine alten Gewohnheiten zurück. Wird beschissen von einem Mafia-Typen, der seinen Mentor umbringt. Die bringen seinen Mentor um, seinen besten Freund. Und von einem anderen den Sohn, eiskalt umgebracht. Und versuchen dich sozusagen auch, und schießen dir in den Schädel, kurzer Spoiler, schießen dir in den Schädel und lassen dich sterben zurück. Du überlebst das Ganze aber, also Link Clay überlebt das Ganze, und hat es sich danach zur Aufgabe gemacht, wir rotten in diesem Staat alles aus, was mit Mafiosis zu tun hat. Und das war eine geile Rache-Story, finde ich. Ich fand es eine super Rache-Story. Ja, also von den ganzen Mafia-Teilen ist tatsächlich der dritte mein liebster Teil. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, aber der dritte Teil wurde doch voll zerrissen und so. Ja, ich weiß. Aber der dritte ist trotzdem mein absoluter Lieblingsteil. Ich muss persönlich auch sagen, ich verstehe gar nicht die Kritik, die an dem dritten Teil geübt wird. Habe ich auch nicht verstanden. Das Gute daran war, ich habe das Spiel sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell für 20 Euro gekriegt. Das fand ich geil. Es war, glaube ich, nicht mal einen Monat draußen oder so. Da gab es ja schon für einen 20er dahergeschmissen. Ja, weil es so schlecht bewertet wurde. Voll gut. Aber genau, daran lag es ja. Es wurde in der Luft zerrissen und dann war es sehr schnell sehr günstig. Aber so konnte man super schnell spielen. Ja. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich war froh, als es so schnell so günstig raus war und so ein gutes Spiel eigentlich war. Die deutsche Sprachausgabe war auch wieder fantastisch. Also wirklich, wirklich bombastisch. Und wenn ich sowas sage, dann dann kann es eigentlich nur gut sein, weil ich bin sehr, sehr kritisch, was deutsche Sprachausgabe angeht. Ja, ich höre nicht selten den Satz, wie kannst du das auf Deutsch spielen? Richtig. Warum spielst du zur Hölle spielst du? Ja, zum Leidtragen meiner Freunde sage ich das ja auch. Warum spielst du das auf Deutsch und nicht auf Englisch? Auf Englisch klingt es tausendfach besser. Man darf es auf Deutsch spielen, kein Problem. Ich sage ja nichts dagegen, aber ich bin ein großer Verfechter, dass sehr viele, vor allem neue Spieler auf Deutsch, einfach grauenhaft klingen. Ich gebe ihnen immer eine Chance und werde dann meistens maßlos enttäuscht. Das Spiel ist ein etwas anderes angelegtes Spiel. Es ist kein richtiges Mafia-Spiel mehr. Es ist mehr so ein Rache-Story-Game, in dem man halt die komplette Stadt, ich glaube Empire, nee, welche Stadt waren das? Sorry, welche Stadt waren das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Im dritten. Ja, stimmt, ja, es war Louisiana. Eine fiktive Version von New Orleans. Da gibt es drei Gangs, mit denen freundest du dich an, mit einem Iren freundest du dich an, mit einer Voodoo-Zauberin, warum auch immer, und mit einem alten Bekannten freundet man sich an. Kurzer Spoiler, es ist Vito Scaletta. Komm schon, Vito, mach schon, Vito. Als alternder Mafiosi, und da hat mir Vito am besten gefallen. Als alter Mafioso hat er mir richtig gut gefallen. Er ist keine Ahnung, wie lange in diesem Geschäft. Er ist einfach nur sauer, alt und müde und hat keinen Bock mehr. Und so gefällt er mir am besten tatsächlich. Also, das war schon ziemlich gut. Und man schleicht und ballert sich halt durch diese verschiedenen Bezirke der Stadt, kann die dann befreien und dann kann man die an die drei Leute, die man da rekrutiert hat, weiterleiten. Ich hab's immer gemacht, ich hab das Spiel mehrfach durchgespielt, ich hab's immer gemacht, dass jeder von denen, dass alles gerecht aufgeteilt wird, dass jeder von denen zufrieden ist. Ich hab's zweimal durchgespielt und hab's einmal gerecht aufgeteilt und einmal alles Vito gegeben. Gott, waren die anderen sauer. Ja, die musstest du dann umbringen. Ja, richtig, aber ich fand das geil. Da gab's so eine sehr, sehr lustige Entscheidungsfreiheit sozusagen. Dass, wenn dann irgendeiner von denen sich verarscht fühlt, so nach dem Motto, hey, warum gibst du mir das nicht, dann werden die irgendwann sauer und dann musst du die halt leider umbringen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe es immer gerecht aufgeteilt, weil ich die Figuren eigentlich mag, die sie da vorgestellt haben. Vor allem den Iren. Ich mag den besoffenen Iren, der ist super. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Es war am Anfang sehr verbuggt. Was halt, naja, heutzutage sind halt Spiele relativ buggy, wenn sie rauskommen. Was willst du dagegen tun? Dafür gibt es Day-One-Patches. Ah, New Bordeaux hieß die Stadt. Man hat am Ende dann noch die Möglichkeit, entweder, also es gab dann auch drei Enden in diesem Game, was ich auch ganz cool finde. Lincoln haut ab, Lincoln bleibt und Lincoln übernimmt die Stadt. Fertig. Es war schon ziemlich geil gemacht. Ich liebe auch die Szene nach dem Abspann, die ich hier nicht spoilern will, weil die komplett wahnsinnig ist. Die ist aber richtig gut gemacht. Die Figuren in diesem Spiel sind großartig gewesen. Ich fand das Spiel absolut geil. Ich kann Mafia 3 kann ich echt nur jedem empfehlen, der Lust hat, mal so ein richtig cooles Actionspiel zu spielen. Gut, du hast dann auch wieder in der Stadt auch wieder nichts zu tun. Eigentlich. Außer durch die Gegend fahren. Manche Fahrwege sind ein bisschen lang. Ja. Aber ansonsten, ja gut, die Stadt ist halt größer, muss man sagen. Aber du hast halt richtig Speed manchmal drauf auf den Fahrzeugen. Ja, da kannst du wenigstens endlich mal rasen bei die scheiß Bullen, die endlich mal nicht die ganze Zeit hinterherfahren. Und das muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen, dass du da auch die Strecke dazu hast. Ich bin ja normal nicht der Mensch, der sinnlos durch die Karte fährt. Du kennst mich da lange genug. Ich will Story. Aber dort hat es mir so gut gefallen und manchmal dachte ich mir, hätte die Quest nicht noch ein paar hundert Meter weiter sein können. Ja. Ja, es ist halt, die Musik war auch sehr, sehr gut in dem Ding. Es war diese ganzen klassische Ende 60er Musik, Anfang 70er, richtig gut. Es spielt auch sehr viel, weil Lincoln Clay ist wie am Anfang schon erwähnt, ein dominikanischer, italienischstämmiger Mensch. Das heißt, es wird auch sehr viel mit Rassenkriegen und so weiter gespielt, weil es ist ja Ende der 60er. und da wird sehr viel mit Rasse gespielt, sehr viel mit Rassismus und sehr viel mit diesen ganzen Scheiß. Das ist aber auch ganz gut eingeflochten worden. Also es ist nicht zu politisch reingeflochten worden, sondern es ist halt einfach nur so beschissen war halt das dann damals und so genauso lief das dann halt ab. Und es ist halt trotzdem, es ist ein sehr großartiges Game und ich habe absolut nichts dagegen. Ich mag Lincoln. Ich finde Lincoln eine ziemlich gut geschriebene Figur. Ich finde die grandios, auch die ganzen Wendungen. Eine sehr, sehr gute Figur, ja. Und die halt Kontakte, so die er in der Stadt hat. Ja, ja. Ist ja grandios. Sein bester Kumpel ist der Beste. Ja. Die DLCs gab es dann auch dazu, die habe ich mir mal gekauft gehabt. Die habe ich nicht gespielt. Die sind okay. Die sind von den ganzen DLCs, die rausgekommen sind, die auch gemacht wurden von dem Studio, sind die ein paar Story-DLCs, da kam ein bisschen was dazu, die sind okay. Man kann sie lassen. Also sie sind jetzt nicht absolut grauenhaft. Den Season Pass Preis von 5 Euro, den ich damals gezahlt habe, war es wert. den Vollpreis hätte fertig vermutlich nicht ausgegeben. Die waren okay. Es waren so, ich glaube, so 3 extra Dinger war das. Es war ganz nett, hat man lassen können, war passt. Ein bisschen mehr von dem, was man eigentlich gemacht hat. Rumlaufen, rumschleichen, Leute niedermetzeln und so weiter. War ganz gut. Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal einen vierten Teil, weil das Remake war erfolgreich. Die Definitive Edition auch, glaube ich, von Teil 2 und Teil 3. Weil die wurden ja auch einzeln verkauft. Also der erste Teil wurde einzeln verkauft. Und dann in einem Pack. Ja. War ja relativ relativ erfolgreich. Ich hätte nichts dagegen auf Mafia 4. Ich würde mich mega freuen über ein Mafia 4. Solange sie nicht zu weit in die Zukunft springen. Oder in die Gegenwart in dem Fall. Mafia 4 wäre nicht schlecht. Ich hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, was wäre das beste Szenario eigentlich für so Mafia 4? Wir hatten jetzt die 30er, also die goldenen Jahre. Dann hat man halt, ich glaube, die 50er waren das, die mittleren Jahre und dann die Endjahre, das waren die Ende der 60er. Ich weiß, was ich gern hätte. Was? Ich würde tatsächlich noch mal ein Stück vorher ansetzen zur Prohibition. In den 20ern, als Alkoholverkauf und alles verboten war. Das wäre, ja, 20er, 30er, ja, das wäre auch nicht schlecht. 1920, genau dort. Und wenn es dann genau um dieses Alkoholthema geht. Ich weiß, das wird dann kontrovers. Ein Aufwerfen, ein Spiel geht um Alkohol und Alkoholverkauf und Konsum. Aber es passt halt so gut zu dem Mafia-Thema. Es passt ganz gut. Es gäbe halt einen richtig geilen Mafiosi, der dann vorkommen muss. Wer? Al Capone. Der muss da drin sein dann. Wenn nicht schlecht. Wo du das gerade ansprichst, was mir gerade noch einfällt. Es gibt ja Spiele zu der Pate. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Es gibt 2 Spiele zu der Pate 1 und zu der Pate 2. Der Pate 1, das, ich habe beide hier. Ich habe beide auch durchgespielt. Du bist in Teil 1 und in Teil 2 bist du ein random Mafioso-Guy, den du dir selbst erstellen kannst. Und im ersten Teil wirst du rekrutiert von Don Corleone, der digitalisierten Version von Marlon Brando. Und den triffst du doch öfters. Du spielst im Prinzip eine Nebenstory zum ersten der Pate-Film. Zum Beispiel musst du eine Mission, musst du diesen Pferdekopf, den er abgetrennt hat, musst du durch Schleichen in dieses Schlafzimmer tragen. Das ist eine der Missionen. Ja, das ist eine der Missionen. Und du konntest dann die ganzen Familien in dieser Stadt auslöschen und die komplette Stadt übernehmen. Indem du Missionen gemacht hast, indem du dann irgendwann Missionen gemacht hast, wie zum Beispiel das Haus in die Luft springen. Gab es damals für die PlayStation 2 und die PSP. Die PlayStation 2 Variante habe ich hier in Steelbook-Version. ein sehr, sehr gutes Game. Der erste Teil ist wirklich sehr, sehr gut. Also er hat Spaß gemacht für die damalige Zeit, war es richtig geil. Der zweite Teil wiederum geht. Er ist mehr eine Wirtschaftssimulation als ein Mafia-Game. Er hat fast dasselbe System wie Mafia 3 mit den Übernehmen von diesen vereinzelten Bezirken. Nur da musst du noch Leute rekrutieren und einsetzen und sozusagen Bandenkriege machen. ist ein bisschen strange System und gleichzeitig läuft der Plot von Mafia 2 ab. Im Prinzip, du startest Mafia 2. Du startest das Spiel der Parte 2, startet, während die aus Kuba abhauen. Im zweiten Teil vom Film. Wo sie Hyman Roach treffen, den Typen, den sie dann am Ende bescheißen und abknallen. Krass. Soweit ich weiß, bist du dann auch für sehr viele Morde des Hauptfilms verantwortlich in dem Spiel. Es ist sehr brutal. Der erste. Ich glaube, der erste war so eine Zeit lang beschlagnahmt, soweit ich noch weiß. Im ersten hast du unter anderem, konntest du Leute einfach so erwürgen. Ja, einfach so. Du hattest so die Fähigkeit, wenn du L1 und R1 gedrückt hast, hast du so genommen am Kragen, konntest du hin und her bewegen mit dem Stick und konntest du so irgendwo dagegen schlagen, mit dem Kopf gegen die Wand hauen oder gegen die Tischkante oder sowas. Es ist, im zweiten ist es noch übler, weil das Ding hat Finisher. Der erste auch. Der erste hat auch so Finisher, wie zum Beispiel mit einem Revolver ins Knie, rechtes Knie, linkes Knie, in den Mund damit und abdrücken, fertig. Solche Finisher hatte dieses Game. Der zweite auch, Schrotflinte, der Typ hat sich, hat sein Leben gefleht, du hast auf ihn gezielt, bam, weg war er. Das klingt jetzt grauenhafter, als es eigentlich ist. Man kann sich's mal angucken auf YouTube oder so, aber die Spiele gab's. Und aber passt halt zum Mafia-Thema, ne? Ja, das passt halt perfekt zum Mafia-Thema. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die so gut waren. Zu Mafia im Allgemeinen im Spiel, da gab es noch ein Game. Gut, wir kennen ja die typischen GTA-Spiele, die eigentlich nur zusammengewürfelt sind aus irgendwelchen Mafia-Titeln oder Gangsterfilmen. Der berühmteste Gangsterfilm von allen ist Scarface. Kennst du ja auch. Ja. Ne? Brian De Palma Scarface. Ich meine den von Brian De Palma mit Al Pacino und nicht den von damals, von 1923 oder was weiß ich. dazu gibt's auch ein Game. Echt? Zu dem alten? Ja. Nee, nicht zu dem alten, sondern zu dem Brian De Palma-Spiel. Okay, ja. Film. Mit Al Pacino. Der Teil spielt nach dem Film Scarface. Tony hat das Ganze überlebt, also Tony Montana. Okay. Hat diesen Anschlag auf sein Leben überlebt und ist in Miami und versucht dort alles wieder aufzubauen. Und du spielst dort Tony Montana und läufst durch die Gegend und ballerst Leute nieder und hast so einen Wutmodus zum Beispiel drin. Und das ist sehr, sehr Vice City-mäßig, das Game. Sehr, sehr stark Vice City-mäßig. Aber auch ganz gut gemacht. Die deutsche Version kann man nicht spielen, weil die ist grauenhaft zensiert. Du hattest zum Beispiel Möglichkeit... Gab es da keine indizierte Version, die man sich irgendwo dann offiziell unter der Ladentheke kaufen durfte? Gibt es aber nur für sehr viel Geld, leider. Oder man kauft sich die PC-Version für ein paar Euro und lädt sich den Uncut-Patch runter, kann man auch machen. Die Version, das Spiel ist echt gut, das Scarface Game. Das habe ich damals gehabt für die PS2 in der Uncut-Fassung. Und habe das echt gern gespielt. Du bist halt Tony Montana und nimmst halt diese komplette Stadt ein. Und hast sozusagen am Ende ein gutes Ende für Tony freigeschaltet. Er hat auch so gesagt, er nimmt keine Drogen mehr und die haben wir auch einen Sprecher gefunden, der genauso klingt wie er auf Englisch. Sehr, sehr gut gemacht, sehr abgefahren, im Original sehr, sehr blutig, sehr brutal, aber ein richtig gutes Game gewesen damals. Hätte man auch spielen können. War auch ganz gut. Die Hauptreihe Mafia hätten wir abgeschlossen. Warum nicht? Jetzt haben wir noch so ein bisschen über andere Mafia-Games geredet, wie der Pate und Scarface. Von denen ich halt leider kein Game kannte. Aber wo, eins gibt's noch, was sehr obscure ist. Also sehr, sehr obskus, kannst du sagen. Du kennst doch sicherlich den Film Die Unbestechlichen. Ja. Ja, klasse, großartiger Film. Fantastischer Film. Du kennst doch noch den Spieleherrscher Spellbound, oder? Ja, ich habe Spellbound langsam war Angst. Damals. Spellbound war damals verantwortlich für die Spielereihe Desperados. Mittlerweile sind sie das nicht mehr, weil die gibt es nicht mehr, die Firma. Und die haben auch unter anderem das Spiel Robin Hood gemacht, ne? Ja. Die haben ein Spiel gemacht mit dem Namen Chicago 1930. wo du im Prinzip den Film Die Unbestechlichen nachspielst. Okay. Du hattest in der Grafik von Robin Hood, beim Sparrow, kann man mal nachgucken, wie das ausschaut. Ich liebe das Spiel Robin Hood, ich finde es großartig. Konntest du dich entscheiden, ob du einen Mafioso spielst oder einen Polizisten? Und du hast tatsächlich als Mafiosi, konntest du Sachen übernehmen und so weiter. Halt in dieser Grafik von der oben Top-Down-Ansicht und konntest Leute einfach so abknallen. Als Polizist musstest du die meisten von denen verhaften. Das war ein sehr konfuses, sehr witziges Spielkonzept, sozusagen eine Art Strategie-Game mit gleichzeitig Action-Einlagen. Es war sehr strange auf jeden Fall. Es war ein absoluter Flop. Aber ich hab's geliebt. kann man sich, ich glaube, auf Steam gibt's das ab und zu, weil so ein Angebot ist für 1 Euro oder so, kann man sich mal angucken, wenn man es zum Laufen kriegt. Es ist nicht gerade leicht, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Weil alte Spiele auf dem PC zum Laufen zu kriegen, warum denn? Braucht doch, spielt doch eh keiner mehr. Ist leider so. Ja, und die haben dann so ein Spiel hergestellt. Das auch, das halt, sie haben es nicht die Unbestechlichen genannt, sondern Chicago 1930. Obwohl du dann haargenau in denselben Situation bist. Du bist an diesem Bahnhof, wo sie diese Mafia-Leute da abknallen. Also spielst du wirklich 1:1 dem Film nach. So in der Art, ja. Du spielst, ein paar Level sind anders, aber du spielst tatsächlich sehr viele Level, die sehr stark an einen gewissen Film erinnern. Spielt man danach. ja. Ansonsten von Mafia-Games. Ich habe keine Ahnung, ob es noch irgendwo gibt. Gibt's nicht so viele. Es gibt nicht viele Mafia-Spiele, das stimmt, ja. Deswegen Mafia 4, Leute. Wir brauchen Mafia 4. Mafia 4 wäre geil in Las Vegas zu den Anfangszeiten, wenn es zum Aufbau ist. Das wäre cool. Ja, also wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Prohibition Mafia. Wäre auch eine Idee, ja. Also das ein bisschen ausweiten, das wäre gar nicht schlecht. Halt mit ein bisschen Geschichte verbinden. Da lernt man noch was. Ja, stimmt, ja, es gab noch Gangland. Oh Gott. Bitte, was gab's? Gangland gab es noch. Ist das irgend so ein schlechter Skirmisher oder? Nee, das ist ein Strategiespiel, das ist ein Echtzeitstrategiespiel gewesen. Eine Mischung aus Echtzeitstrategiespiel, Rollenspiel und Simulation. Wow. Du warst so Mangano-Familie, du warst so verschiedene Leute, die konntest du dir zusammensuchen, mit denen bist du durch die Stadt gelaufen in so einer Strategiespielansicht. Und hast halt Nahkämpfe gemacht und die auf andere Leute geschickt oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen angeschossen. Auf jeden Fall war das sehr, sehr, sehr, sehr strange Spiel. Dann gibt's noch das Spiel Gangsters. Gangsters war ein gutes Game. Gangsters 1 und 2 ist eine Wirtschaftssimulation. Gangsters sagt mir, glaube ich, sogar was. Beide Teile sind Wirtschaftssimulationen, wo du das Mafia-Reich sozusagen ich weiß, dass die mir nicht managed. Gefallen haben. Ich weiß nicht, warum, weil ich mag Wirtschaftssimulationen. Ich weiß, dass ich als Kind absolut keinen Schimmer hatte, was zum Geier ich da überhaupt mache. Daran könnte es liegen, dass ich noch zu jung war. Weil mittlerweile liebe ich Wirtschaftssimulationen. Ja. Hier schreiben die noch The Darkness 2. Wenn man es recht überlegt, eigentlich schon. Ja, du bist in The Darkness 2, bist du ein Mafioso. Und ballerst dich durch so Mafia-Horden durch. Ist ganz witzig gemacht. Sleeping Dogs würde ich jetzt nicht als so eine Art Gangsterspiel nehmen. Sleeping Dogs, du bist halt ein Undercover-Cop in Hongkong. Der halt so Triaden und sowas aufmischt. Ist ganz witzig gemacht. Aber ansonsten, Mafia-Spiele gibt's eigentlich nicht so viele. Meines Wissens nicht so viele. Nee. Aber dann kann ja noch viel kommen. Ich sehe da immer Chancen drin. Es ist noch nicht so ausgelutscht wie Zombiespiele zum Beispiel. Ja. Oder wie irgendwelche Kriegsspiele. Oder wie irgendwelche. Die im Ersten Welt- oder Zweiten Weltkrieg spielen. Ja. Oder in Zukunftskriegen. Ja. Die dann komplett abdrehen und dann mit Robotern durch die Gegend rennen oder so ein Blödsinn. Also, Mafia-Spiele. Mafia-Spiele. Bitte, liebes 2K-Studio, wir hätten gern Mafia 4. Entweder in Zeiten der Prohibition oder in Zeiten, wo Las Vegas aufgebaut wird. Da habe ich absolut nichts dagegen. Von mir aus vermischt das Ganze auch, macht ein Episoden-Game draus, in dem man einen einzigen Mafia-Typen spielt, der durch verschiedene Epochen geht. Wie wär's mit Goodfellas the Game? Warum nicht? Oder Casino. Aber ich will dann auch mal einen Betonmischer haben. Im Spiel. Wenn ich Mitspracherecht habe. Irgendwo muss ich einen Betonmischer kaufen können. Oder Casino. Warum nicht? Oh ja, eins, was mir gerade noch einfällt. Kennst du den Film Reservoir Dogs? Nein. Nicht? Klasse Film. Einer der ersten Filme von Quentin Tarantino. Spielt nur in der Lagerhalle. Großartig. Ist ein typischer Tarantino-Laberfilm. Sehr gute Dialoge, sehr guter Film. Dazu gibt es ein Spiel. Und das Spiel ist absolute Scheiße. Klingt auch nicht spannend für ein Spielkonzept. Es ist, die versuchen das, was man nicht zeigt im Film, so auszubauen mit furchtbarer Grafik, mit furchtbarem Gameplay, und das Spiel ist absolut vergessenswert. Man sollte es überhaupt nicht erwähnen, und es ist ein grauenhafter Titel, eine grauenhafte Versoftung sozusagen von einem sehr, sehr guten Film. Ja, das war unser kleiner Ausflug in Mafia. Mafia und andere Mafiosi-Games. Andere Mafia-Spiele. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer dabei warst. Und wie immer sage ich euch, macht, was immer ihr wollt. Aber macht bloß nicht zu viel davon.